Maren. Maren. Komm. Hm? Wir müssen wieder aufnehmen. Die Sommerpause ist vorüber. Was? Ja, es ist schnell gegangen, aber es ist jetzt Herbst. Wo bin ich? Ich weiß nicht. Wo warst du denn? Ich war am Sächsischen Meer, glaube ich. Oh, das muss ein schöner Urlaub gewesen sein. Da ist das Leben schön. Und ich glaube, unsere Zuhörer möchten auch wieder ans Sächsische Meer. Das kann ich verstehen. Jeder möchte ans Sächsische Meer. Ja. Lass ihnen geben, was sie möchten. Meinst du? Meinst du, sie haben das verdient, auch wieder ans Sächsische Meer zu dürfen? Ja. Ja. Beantworte ich es doch mit dem heutigen Buchstaben. Na gut. Okay. Wir sind großzügig. Wir sind großzügig und sind ja in Urlaubsstimmung, noch ein bisschen. Genau. In Sommerferienstimmung. Die Füße sind im Sand. Der gekühlte Fast. Trink ist in der Hand. Ja. Ja. Die Realität, ja, man kann sich das halt auch schön man reden. Ne? Die Realität sieht aus, ja. Also anders aus. Ja, also das mit dem Trink habe ich. Hast du, stimmt, hast du ja. Dir einen Wein noch? Ich habe mich nicht gibst du dir einen ich Wein rein? Mich gegen Wein entschieden und für Moscato. Was ist das? Das ist so ein süßlicher Schaumwein, also so Prosecco. Ah, aber okay. Süß. Ich dachte, so als Dessert passt es ganz gut. Das stimmt. Das Problem ich trinke Wasser. Ja, toll. Also Wasser habe ich auch noch daneben. Nee, das Problem ist, ich hatte übers Wochenende Gäste und die haben nicht ausgetrunken. Mhm. Und jetzt habe ich halt noch, ich hätte noch Weißwein und ich habe halt noch von Moscato. Und das wird nicht besser. Deshalb ja, und wahrscheinlich hält sich der Weißwein noch ein bisschen länger, genau, oder? Und ja, wobei, den kann ich auch nicht so lange, ne? Auch zum Kochen benutzen. Stimmt. Ja, das war schon schlau, dass du das dann getrunken hast. Schlausersker nennt man mich auch. Klar. Ja, klar. Musstest du früher, wenn man irgendwie so auf, ich weiß gar nicht, wo das war, waren das Klassenfahrten? Nee, Klassenfahrten waren das nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich das machen musste, aber da musste man halt eine Alliteration aus seinem Namen. Also, ne, und da war hast du dann schlaue Saskia gesagt? War das eine Vorbereitung für Bauer sucht Frau? Wahrscheinlich. Nee, ich überlege, weil mit M, die sind alle irgendwie so, okay, mutig geht noch, aber viele sind halt auch eher so müde. Oh. Also, so nicht ganz so cool. Ja. Deshalb habe ich gerade gedacht, hast du dann schlaue Saskia gesagt, oder? Hätte ich bestimmt, wenn ich gemusst hätte. Ja. Sexy Saskia. Ich glaube, als Kind noch nicht. Nee, okay, stimmt. Nee, das war auch schon ein bisschen älter, auch schon so als Teenager. Okay. Ja, okay. Aber ja, schlaue Saskia. Warum bist du jetzt nochmal schlau? Achso, wegen dem Wein, ja. Ich nur vergessen. Warum nochmal? Also ich habe jetzt schon oft so weit mit dir gesprochen, aber ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ja, ist gut. Ich habe dich auch sehr vermisst. Ja. Wir sitzen uns jetzt nicht mehr gegenüber. Das macht mich ein bisschen traurig. So wie beim letzten Mal. Ja, ich sehe dein kleines Profilbild. Ja, und der Urlaubsstimmung entsprechend habe ich. Was? Ja? Ja? Du mich nicht mehr? Maren. Oh, Maren. Bist du weg? Mari? Oh. Der Urlaub ist sie nicht gut bekommen. Sie weiß nicht mehr, wie man skypt. Ich lege mal auf und rufe sie nochmal an. Die Aufnahme läuft ja weiter. Ihr hört mich, liebe Zuhörer. Und sie hört ihr vielleicht auch. Klingelt. Sie möchte nicht. Maren. Oh, Maren. Da läuft was schief. Sie ist zwar auf Empfang, aber jetzt hat sie mir ein Bild geschickt. Oh. Oh. Ihr Laptop wird gerade abgedatet. Also nein, nicht. Ja, konfiguriert. 0% sind abgeschlossen. Schalten Sie den Computer nicht aus. Das ist natürlich günstig. Der Laptop weiß wahrscheinlich nicht, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Dummer Laptop. Ich schreibe ihr mal, dass ich mit euch weiterspreche und sie kann ja dann schauen, was sie verwenden möchte. Ja, dann ist ihre Aufnahme zwar wohl futsch. Vielleicht. Das ist doof. Na, das wird wohl nichts. Im ersten Anlauf. Ja. Hallo Maren. Hallo. Wir sind ein zweites Mal. Ja, M2.0. Ja. Ah, was war denn da los? Diese Technik, ne? Man kann doch nicht mal mehr einfach ganz normal, wie jeder normale Mensch, einen Podcast aufnehmen. Ne? Immer will dieser Laptop irgendwas von einem. Ja. Also. Und ja. Du warst weg. Einfach weg. Nee. Ja, aber so schlimm war es auch noch nie. Also das hat so lange gedauert. Ne? Ich war ja bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so, dieses blöde Update am Machen. Ja. Deshalb ja, haben wir ja spontan entschieden, spontan innerhalb einer Dreiviertelstunde, dass wir das doch verschieben werden. Genau. Jetzt ist der Laptop repariert. Dafür bin ich verschnupft. Aber das können wir in Kauf nehmen. Ja, wir können nicht alles haben, wahrscheinlich. Aber es ist okay. Also ich meine, die Hörer hören ja trotzdem alles an einem Stück. Und wir laden keine zwei Folgen drauf. Das ist M-Genuss. Ich habe richtig schlecht nur gehört. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Oh, ich höre dich gut. Ist es immer noch schlecht? Das war gerade schon abgehackt. Nee, ich glaube, jetzt ist es gerade wieder besser. Geht es besser? Okay. Scheint irgendwie am Internet oder so gerade gelegen zu haben. Oh. Also ich weiß nicht genau, was du gerade gesagt hast. Es war aber nicht so, es war ein bisschen bla bla, es war nicht so. Okay, solange es bei dir aufgenommen hat, ist ja alles gut. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, bist du noch gereizt? Du hast ja heute das angekündigt, die Aufnahme könnte schwierig werden für mich. Genau, du verschnupft und ich gereizt. Mittlerweile habe ich mich eingependelt wieder, ja. Könnte okay, man das so klingt sagen. Aber auch noch nicht. Doch, okay. doch. Alles ist wieder gut. Aber der Tag startete eben auch mit beschissener Technik, ja, okay. Weil irgendwie die Monitore nicht angegangen sind. Die waren immer so, going to sleep. Okay. Und ich so, nein, wir arbeiten jetzt. Komm, mach was. Tu was. Ich bin nicht umsonst ins Büro gekommen. Ja, und dann da kann ich mich sehr drüber aufregen. Ja, sowas nervt. Ja. Sowas nervt, die Technik. Aber jetzt scheint alles zu funktionieren und du bist ja auch da und jetzt geht es mir wieder gut. Das ist gut. Gell. Und mir fällt gerade das Wort nicht ein. Bist du wirklich nur verschnupft oder? wir beschäftigen, das wollte ich sagen. Gott, ich habe die ganze Zeit Besorgen im Kopf gehabt, das passt doch gar nicht. Ich wollte sagen, wir beschäftigen uns ja heute auch mit einem sehr schönen Buchstaben. Ja, mit deinem Buchstaben. Mit meinem Buchstaben, dem M. Ja. Und wenn wir die Folge aufgenommen haben, ja, ist quasi Halbzeit. Okay. Also Oh. Weil das M, das weiß ich, dass das der 13. Buchstabe ist und von 26 insgesamt sind wir genau bei der Hälfte. Krass. Ja. Und haben dafür 7 Monate, oder? 7 Monate für 13 Buchstaben. Ja, na gut, okay. Also wir haben uns ja vorgenommen, dass wir direkt heute nach der Aufnahme den nächsten Termin fixen. Ja, ja, aber so eine, also wir hatten halt eine lange Sommerpause. Sommerpause, ne? Hatten, es war Sommerpause, ja. Wir hatten auch sonst immer viele Pausen zwischendrin, ne? Aber das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu vertiefen. Nein. Ab jetzt wird alles besser, ab der Hälfte wird ja, alles ziehen wir das schneller. Das ist wie, das ist eben wie, wenn man im Urlaub ist, da ist auch die erste Hälfte so schleppen, man denkt, oh, das geht ewig. Und dann, ja, zweite Hälfte fängt an und zack, das ist stimmt, der Urlaub durch. Also, und ich meine, ja, das Sächsische Meer ist ja wie Urlaub, ne? Ja, klar, für die Gehörgänge. Habt ihr ja auch vorhin gehört, ne? Vorhin, in unserer ersten Aufnahme. Vorgestern habt ihr gehört. Von vorgestern. Ja. Ja. Ja, gut, ja, was natürlich nicht heißt, also wenn wir jetzt sagen, wir sind in der Hälfte, das heißt ja nicht, dass wir aufhören danach. Nee, nur von Runde 1 quasi. Genau. Wir sind ja nicht also nur dieser eine Sex-Podcast, der aufgehört hat. Ja, genau. Ja, dann erzähl doch mal was zum M. Ja. Ich habe gehört, du hast da was vorbereitet. Genau. M. Was ich noch kurz sagen wollte, du hast ja gesagt, dir ist bewusst, dass der M der 13. Buchstaben im Alphabet ist. Jetzt sag nicht, es ist nicht der 13. Nein, das würde ich nie behaupten. Okay, nein, gut. Ich habe nur letztens mit jemandem gesprochen, der auch gesagt hat, ja, mein Buchstabe ist der so und so vielte im Alphabet. Und ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung. Warum weißt du das? Ja, es, keine Ahnung. Es ist so gegen Ende. Aber ich weiß doch nicht, wie viel der Buchstabe das ist. Warum weiß man sowas? Ich weiß das auch nicht, warum ich das weiß. Ich glaube, dass ich mir das auch gemerkt habe, weil es halt wirklich genau die Mitte, also genau die Hälfte, ja, gut, ist irgendwie. Ja. Das ergibt Sinn. Und ich glaube, aber mit welchem Buchstaben hat denn derjenige da angefangen? Mm. War das auch eher weiter hinten, oder? Nein, auch in deinem Bereich. Ah, okay. Ja. Weil so, ich glaube danach, also bis, klar, wenn man M13 weiß, dann kann man das auch ein bisschen rechnen. Aber jetzt so S könnte ich jetzt so spontan auch nicht sagen. Auf die Schnelle. Also ich kann A, B, C, D einordnen. Okay, E kannst du ja wohl auch noch einordnen. Ja, aber dann muss ich schon fast nachdenken. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Okay. Aber M ist die 13. Vielleicht kann ich es mir merken. Ja. Und dieses Gespräch wird dich daran erinnern. N-O-P-S. 4 weitere. Also 13 plus 4. Du hast das Q vergessen. Oh. Ja, zum Glück machen wir keinen Podcast über das Alphabet. Mann, das ist M, N, O, P, Q, R, S. Es sind 6. Und du sagst, kannst du das Alphabet? Das Schlimme ist, dass ich heute überhaupt keinen Alkohol habe, ne? Also ich habe ja am Montag gesagt, ich süffel hier schön, aber heute nicht und es wird trotzdem nicht besser. Oje, ja, okay. Also plus 6, das heißt 19. Der 19. Buchstabe. Wow. Okay. Okay, also okay. Wir widmen uns jetzt aber deinem Buchstaben. Ja. Ja. Also, es ist wirklich der 13., das bestätigt mir auch das Internet. Also, du liegst wirklich, wirklich richtig. Okay, sehr gut. 13 plus 1 gibt 14 und da sind wir auch schon bei der Häufigkeit des Buchstabens. Es ist der 14. häufigste in deutschen Texten. Oh. Das ist eine durchschnittliche Häufigkeit von 2,53%. Was sagst du dazu? Bist du einverstanden? Ja, ist auch quasi wieder fast die Mitte, ne? Wäre natürlich schön, wenn das jetzt der 13. Platz auch gewesen wäre. Ja, du, da kannst auch du daran arbeiten. Das stimmt. Gell? Diesen einen Soll Platz. Ich jetzt häufiger meinen Namen schreiben? Ja, auch. Aber das wäre mal interessant. Gibt es so eine Statistik, wie sich das Ranking verändert? Also ja, vor das stimmt. 100 Jahren das, oder so. Ja, ja eben, ne? Oder halt wie aktuell auch die Zahlen immer so sind. Ja. Ne? Kann ja auch sein, dass die jetzt irgendwie von vor 2 Jahren sind und dass sich das jetzt aber vielleicht alles ein bisschen nochmal verändert hat. Das stimmt. Dafür nehmen wir keinen, also übernehmen wir nicht die Verantwortung. Ich recherchiere quasi parallel zur Buchstabenhäufigkeit. Dann Zählungen zur Häufigkeit von Buchstaben oder Lauten in Texten oder Textkorpora sind spätestens seit dem frühen, das ist auch ein Quatschsatz, spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert nachweisbar. Das ist verwirrend. Ja. Ja. Okay. Ja. Quelle Wikipedia. Okay. Ja. Naja, weiter mit dem M. Die Gebärdensprache ist dieses Mal echt einfach und entspannt. Der Daumen und der kleine Finger einmal quasi so, wie beschreiben wir das, so zueinander führen. Ja. Und die restlichen drei, die schauen gestreckt, also sind gestreckt und dann kippst du die Hand, so dass die drei nach unten zeigen. Okay. Ja, das hätte man sich fast denken können. Wahrscheinlich ist das W genauso, nur umgekehrt, dass man es halt nicht kippt. Dass man es so lässt. Okay, ja. Oder das N ist vielleicht auch, naja, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ja, nicht spoilern. Nicht spoilern. Nee. Und das M steht, für was steht das M? Maren? Für was steht das? Für Maren, also das was. Das Meer? Ja, fast. Weiß ich nicht. Für Wasser. Ah, okay. Ja. Okay, ich dachte, es muss irgendwas mit M sein. Ja, wäre gut gewesen, aber nein. Weil im protosemitischen Alphabet ist es so eine Wellenlinie, also so Wellenwasser. Ja, verstehe. Genau. Ja. Ja, das wäre alles gewesen zu diesem Buchstaben. Ja. Möchtest du was ergänzen, einfügen, anfügen? Du lebst schon ein Leben lang damit. Ja, und deshalb ist er mir auch eigentlich recht sympathisch. Ne? Also, wir hatten da schon schlimmere Buchstaben. Ja, also eigentlich jeder. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass du sagst, dass du einen Buchstaben magst. Ja. Ich finde, das M ist einfach so, es ist so ein weicher Buchstabe und so. Also halt. Wie schreibst du das M? Ist es bei dir eher so weich, rund, so? Oder kantig? Ach so, wenn ich das schreibe. Ja. Ich muss kurz mal schreiben, warte. Es ist weder noch, also ich mache jetzt keinen Bogen, so, also nicht so zwei Bogen sozusagen. Ich mache aber auch nicht so ganz doll zickzack. Okay. Sondern ich mache einen Strich hoch und dann mache ich so ein bisschen wie so ein kleines U und dann wieder runter. Es sieht fast so ein bisschen aus wie eine Hängematte. Ja, okay. Also es ist schon der erste Strich gerade und dann ist es aber ein bisschen geschwungen und dann wieder gerade, also so eine Mischung. Verstehe. Aber ich finde mein M nicht so schön eigentlich. Aber ich habe auch generell keine schöne Schrift, das kommt noch dazu. Aber wenn ich meinen Namen, den schreibe ich dann halt auch mal häufiger, wenn man so unterschreiben muss oder so, das sieht schon immer sehr seltsam aus. Ja. Sollte ich mal üben. Ja, du hast ja noch Zeit. Ein Leben lang Zeit. Hast du dir so richtig eine Unterschrift zugelegt? Also dir gedacht, okay, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich meine Unterschrift mache? Ja, habe ich, aber ich finde die so schrecklich. Wirklich? Ja? Ja. Und ich denke mir immer, ich muss doch, da muss doch noch was gehen. Das kann es nicht sein. Die ist wirklich einfach ein Gekrakel, wo man nichts lesen kann, aber es sieht auch nicht schön, also es gibt ja auch schönes Gekrakel, aber es ist einfach so. Aber auch nicht so wüst, dass es eine Arztunterschrift sein könnte. Also, ich behaupte mal, meine Handschrift ist eigentlich schön, aber die Unterschrift, nee. Nee. Ja, aber es ist auch schwierig, sich was anderes zu überlegen, finde ich, weil man total unterschreibt ja eigentlich so einfach so, man denkt ja nicht so viel dabei nach. Ja. Aber eigentlich muss man halt überlegen, wenn man seine Bankkarte oder seinen Ausweis oder irgendwas, wenn man da die erste Unterschrift macht, wie man es halt da macht, ja, ne? Und dann muss man das so ein bisschen sich antrainieren. Aber da habe ich zum Beispiel auch bei meinem Führerschein, den Führerschein hast du ja eigentlich dein Leben lang, ne? Wenn du den jetzt nicht verlierst oder ne, geklaut wird, weiß ich nicht was, brauchst du ja, musst du ja eigentlich keinen neuen beantragen. Der läuft ja nicht ab, wie jetzt irgendwie der Personalausweis. Ja. Und dann war ich da, als ich, weiß ich nicht, 17 war. Und dann hat sie gesagt, ja, hier in das Feld einmal ihren Namen schreiben. Und ich wusste nicht, das war schon die Unterschrift, die auf diesem Ausweis sein soll. Und ich habe dann richtig wie so ein Kleinkind meinen Namen, also Vornamen und Nachnamen, so richtig lesbar dahingeschrieben. Und dann durfte ich das nicht nochmal machen. Und jetzt ist mein Führerschein einfach, als ob das so ein Kleinkind unterschrieben hätte und da so in Druckbuchstaben seinen Namen hingeschrieben hat. Und alle fragen sich, darf sie wirklich fahren? Ja, und vor allem auch den Vornamen ausgeschrieben. Auf einer Unterschrift machst du ja meistens dann nur den ersten Buchstaben Punkt, aber da steht so Maren, komplett ausgeschrieben. Oh. Ja, und jedes Mal denke ich mir, eigentlich sollte ich ihn mal verlieren, damit ich eine neue Unterschrift machen kann. Genau. Oh. Aber das ist mir das Geld dann auch nicht wert. Stimmt. Ja, und wie oft, bist du schon mal in eine Polizeikontrolle gekommen? Nein, noch nie, leider. Ich auch nicht. Einmal wurde ich kurz angehalten und dann habe ich gegrüßt und dann hieß es, okay, weiterfahren. Aber ich musste noch nie was zeigen. Ich habe so Panik vor diesem Moment, weil ich nicht sicher bin, wo ich alle meine Dokumente habe. Ja, das stimmt. Ja. Nee, ich glaube, wahrscheinlich bin ich, obwohl ich ein gelbes Auto habe, wahrscheinlich bin ich zu unauffällig. Oder auffällig genug, dass man denkt, oder gelbes Auto kann nur unschuldig sein. Ja. Weil ich glaube, als Mörder würdest du dir kein gelbes Auto zulassen. Meinst du? Oder Maren? Naja, vielleicht ist das auch die Taktik, ne? Bisher hat es gut geklappt. Ey. Auffällig, unauffällig sein. Genau. Was wolltest du sagen? Dass ich in letzter Zeit wieder viel, also ich, angepöbelt werde beim Autofahren, obwohl ich überhaupt nichts mache. Wirklich? Ja, also, heute Morgen schon wieder. Eine Frau, die unbedingt nach links fahren musste, obwohl da nichts war, hat die mich richtig doll angepöbelt und angehupt. Oh. Und dann dachte ich mir, warum, du kannst doch einfach auf deiner Spur bleiben. Ja, Autofahren macht mich dann immer ein bisschen sauer. Aber es ist auch in Köln manchmal Horror, wie die Leute Auto fahren. Ja, ich habe es mir auch gedacht, dass ich in Köln war. Ich müsste nicht unbedingt jetzt da mit dem Auto durch. Nee, also ich meine, vielleicht regen sich andere Leute über mich genauso auf. Aber einen Blinker zu benutzen, finde ich, ist nicht zu viel verlangt. Nee, ich hasse sehr Leute, viele die nicht. Als wären sie Gott und jeder weiß es, sie tun wollen. Ja, das nervt mich auch. Ja, schlimm. Aber weg von diesem Ärger. Ja, wollte ich auch gerade sagen. soll ich mal die erste Kategorie ziehen? Gerne. Ich bin gespannt, ob wir noch geübt genug sind. Wir haben übrigens einen Special Guest und das ist Lucy, die neben mir auf dem Sofa sitzt. Oh. Und jetzt gerade, als ich mit dieser Tüte geraschelt habe, weil sie hat eigentlich gerade gepennt, jetzt hat sie mich gerade angeguckt und dachte, sie kriegt irgendwas. Und jetzt hat sie sich wieder hingelegt. Guter Hund. Hallo, Lucy. Lucy. Sag mal hallo. Da hat sie sich wieder zu mir gedreht. Oh. Okay. Na? Du Kleine. Die Kategorie, die ich gerade gezogen habe, nennt sich Eigenschaft. Okay. Dann schieß mal los. Ich muss immer so überlegen. Ja, ich auch. Erstes Wort, das mir eingefallen ist, ist meinungsstark. Aber ich weiß nicht, ob das eine Eigenschaft ist. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, was eine Eigenschaft ist und was einfach nur ein Zustand. Genau, ja. Ein aktueller Zustand irgendwie ist. Ja, gut. Mutig. Ja. Bist du mutig? Ich würde sagen, ich war früher mutiger als jetzt. Du hättest dich ja auch mit mutigen Maren vorstellen können. Habe ich doch. Habe ich doch in unserem ersten Teil. Sage ich doch so, glaube ich, sogar Hast du mutig gesagt? Ja. Ich dachte, du weißt eben nicht, was du nimmst. Oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist jetzt wieder schon zu lange her. Also wenn ihr das hier hört, dann habt ihr das wahrscheinlich vor 10 Minuten erst gehört. Für uns ist es schon über 48 Stunden her. Ja. Ja, dann erzähl doch was über Mut. Ich bin nicht so mutig. Inwiefern jetzt? Also an was gemessen so? Relativ auf alles bezogen. Okay. Ja, ich bin wirklich nicht so der mutigste Mensch. Aber ich finde es auch okay. Ja. Also ja, weil Mut hat für mich auch mit Überwindung zu tun. Mhm. Und eigentlich mache ich Sachen erst, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, es ist okay, und dann braucht es ja eigentlich keine Überwindung mehr. Ja, das und stimmt. Dann ist es wahrscheinlich kein Mut. Aber was wäre jetzt für dich mutig? Wäre für dich mutig, auf eine Achterbahn zu gehen, oder? Das wollte ich gerade sagen, ja. Da jemand Fremdens anzusprechen, oder? Ja, das, ja, je nachdem auch. Gut, auf einer Achterbahn war ich tatsächlich zweimal. Und meine Höhenangst ist ja bekannt. Das war wirklich mutig, aber es hat sich nicht gelohnt. Also, es war schrecklich. Ich fand, da hat sich Mut nicht ausbezahlt. Okay. So. Ja. Und du lässt auch nach in dem Fall. Ja, also, jetzt nur an dem Achterbahnbeispiel gemessen. Mhm. Da habe ich früher alles gemacht. Mhm. Und fand auch alles toll. Aber mittlerweile ist es auch immer so, also vielleicht ist es auch, dass ich mir einbilde, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich so ein bisschen, also ich verstehe auf null, wie Achterbahn funktionieren, aber desto mehr Sachen finde ich, wo ich denke, das könnte ja falsch laufen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also früher habe ich mich da einfach reingesetzt und bin gefahren und jetzt hinterfrage ich viel zu viel, dass ich denke, oh, aber vor 3 Jahren ist aber das und das mal passiert und da ist mal eine Achterbahn stecken geblieben und da hat angefangen zu brennen und weiß ich nicht was. Ja. Dass ich über viel mehr so nachdenke, was natürlich dann alles nicht eintritt, aber da ist irgendwie der Mut so ein bisschen weniger geworden, finde ich. Mhm. Aber dafür hast du mehr Verstand gekriegt. Ja, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, das ist ein guter Tausch. Ja, aber sonst würde ich, glaube ich, eigentlich schon sagen, dass ich, was soll schon, also ja, würde ich schon sagen, dass ich mutig bin, aber ja. Kommt halt drauf an, was man so darunter versteht als mutig. Also, ja. Klar, manche Sachen, da denke ich auch so, Gott, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, aber schwierig, so im Alltag. Wann ist man da schon mal mutig? Ja, es ist. Ich bin auch so am Überlegen, welche Situationen kommen mir noch in den Sinn, aber. Ja, ich würde, also zum Beispiel, finde ich es jetzt mutig, wenn jemand sagt, ich fahre einen Monat allein nach Kambodscha. Ja, und gehe da wandern oder so. Und gehe zelten. Ja. Ja, das stimmt. Da würde ich sagen, boah, krass, das ist voll mutig. Ja. Ja. Aber das erzählt mir keiner. So oft kommt das nicht vor, dass mir das jemand erzählt. Dabei das Wanderparadies Kambodscha, ne? Mhm. Ich habe ja letztes Jahr meinen Job gekündigt und das ins Blaue hinaus. Also ich wusste nicht, was danach kommt. Ja. Und ja, das da haben auch manche gesagt, ja, das finden sie mutig. Aber auch dort war es eben so, ich habe jetzt so lange damit gewartet eigentlich, bis ich wusste, okay, für mich ist es okay, egal wie es jetzt rauskommt. Und deshalb war es zu dem Zeitpunkt dann auch eben keine Überwindung mehr und daher für mich eigentlich auch nicht mehr so mutig. Ja, wahrscheinlich war es für die Leute, denen du das erzählt hast, die haben sich dann in diese Situation versetzt und gedacht, okay, wenn ich jetzt morgen kündigen würde oder ja. so, wäre schon echt mutig. Aber du hast ja wahrscheinlich schon viel länger... Es war ein Prozess. Ja, ja eben. Du ja. hast das ja schon viel länger mit dir selbst ausgemacht. Und dann war das ja, das war ja dann nicht so eine spontane Aktion wahrscheinlich. Genau. Aber ja, das ist so auf Außenstehende, würde ich auch eigentlich erstmal sagen, oh, das ist aber mutig. Mhm. Aber ja, manchmal muss man das vielleicht machen, ne? Genau. Also, ich kann es empfehlen. Es tut gut. Ja. Was hast du denn dir ausgedacht? Ja, ich bin auch jetzt bisher irgendwie mehr so auf, also nicht so richtig Eigenschaften. Das allererste, was mir eingefallen ist, war muskulös, aber das ist ja auch keine richtige Eigenschaft. Und da kann ich auch nicht viel zu sagen. Puh. Was gibt es denn noch? Ja, mir fallen wieder nur so, also ja, nicht so richtige. Nicht so richtige Eigenschaften ein. Multitasking-fähig? Ja, ist das eine Eigenschaft? Ja. Ich glaube schon. Also es ist eine Fähigkeit. Naja. Ja. Ja. Wie das Wort es sagt. Aber eine... Ja. Und wir gehen da. Vielleicht was zu mutig passt. Gegensätzlich zu mutig wäre... Also nicht unbedingt, aber könnte, passt dazu. Wer menschenscheu. Also nicht unbedingt das Gegenteil, aber jemand, der menschenscheu ist, kann auch mutig sein, denn das hat ja nichts unbedingt damit zu tun, aber. Mhm. Hört man eigentlich, wie Lucy schnarcht? Nee, ne? Ich weiß nicht, etwas okay. höre ich so, aber ich weiß nicht, ob es das Mikro ist. Das kann aber auch ich sein. Oder? Genau. Ich meine, ich schnaufe auch, weil ich nicht so gut atmen kann. Ja. Nein, ob das Mikro ein bisschen raschelt ja, oder okay. ob es kann auch sein. Das kann auch sein. Ja. Was hatte ich jetzt? Ach ja, menschenscheu hatte ich gesagt. Ist das eine Eigenschaft? Ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, aber wir können es durchgehen lassen. Ja, also ja. menschenscheu bist du ja keinesfalls. Nee, eigentlich nicht, glaube ich. Gut. Ja. Okay, wir haben so viel über Mut gesprochen, ich finde, das reicht. Sehr gut. Brauchen wir jetzt nicht noch ein Wort auseinandernehmen. Okay. Ich habe sie nicht aufgefächert, meine Karten, deshalb nehme ich jetzt die 13. von oben. Oh ja. Ich hoffe, ich kann besser zählen als alphabetieren. Ja, das hoffe ich auch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eine prominente Person. Marilyn Manson. Sehr schön. Ja. Soll ich das... Ja. Ja? Nee, es ist ein bisschen billig, wenn ich jetzt Marilyn Monroe sage, ne? Ja. Ein bisschen. Aber wäre auch Doppel-M. Ja, aber ich kann nicht so viel sagen zu Marilyn Manson, außer dass ich ihn früher richtig beängstigend fand. Okay. Weil er so eine gespaltene Zunge hatte. Wirklich? Glaube ich, dass er das war. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Daran kann ich mich nicht mehr... Das kann gut sein. Der ist ja ein kranker Typ. Irgendwie. Ja, und sonst kann ich nichts zu dem sagen. Ich habe mal eine Kunstausstellung von ihm besucht. Okay. Die war in Zürich. Da bin ich mit meiner besten Freundin hingefahren. Und dann haben wir uns das angeschaut. Seine Blutbilder, der hatte so Blutbilder gemalt. Ja. Es war schon interessant. Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich mir ins Wohnzimmer hängen, aber ich glaube, es hat uns doch recht so beeindruckt auf eine Art, oder? Ja. Ich meine, wir waren da, keine Ahnung, noch Teenager, also es war ja, vor okay. irgendwie 10 Jahren, ein bisschen mehr. Ja. Aber es war cool. Okay. Aber sonst mit ihm, also er hat, zum Teil finde ich auch die Musik gut, aber halt, je nachdem, was er alles auf der Bühne veranstaltet, mit irgendwelchen Tieren, die er aufschlitzt oder so, finde ich schwierig. Ja. Finde ich echt schwierig. Wenn es denn alles wahr ist und, also real meine ich. Aber ich glaube, der hat eben schon ein bisschen eine kranke Ader. Ja, auf jeden Fall. Dafür war er mit der schönen Dieter von Thies zusammen. Von Thies. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Da fragt man sich auch. So, wenn man ihn ja ungeschminkt sieht, denkt man, du würdest nie auf ihn aufmerksam werden im Alltag. Der ist so unscheinbar und so. Ja. Ja, nicht wirklich jetzt hübsch oder schön. Also, ja. Das muss ich jetzt mal direkt googeln. Ja, google mal. Ich glaube, du wirst erstaunt sein. Ich weiß gar nicht, wie der heutzutage aussieht. Ist der auch schon wieder ein paar Jahre her? Krass, Jährchen der sieht. Mehr. Ja, der sieht einfach viel älter aus. Na gut, die Bilder sind wahrscheinlich auch jetzt von unterschiedlichen Jahren. Hast du jetzt nach ungeschminkt gesucht oder nach was? Ja. Ja, krass. Oder? Das ist doch, ja. Also, Ja, er hat, glaube ich, auch ein bisschen sein Gesicht verändert. Ja, und die Zähne, was ist da mit den Zähnen los? Ja, nee, das ist schon nicht so. Ja, so hatte ich ihn nicht hier in Erinnerung. Okay, interessant. Schon ein bisschen gruselig. Ja. Ob wir da noch schlafen können. Ja. Und dann siehst du dieses Foto mit Dieter daneben. Das ist, ja. Interessante Mischung. Ja. Voll. Und wer ist dein Promi mit M? Ein Promi, zu dem ich eigentlich nicht wirklich was sagen kann. Nämlich Maradona. Also nicht Madonna, sondern Maradona. Sag doch wenigstens Madonna. Ja, ja, aber man soll ja ehrlich sein. Ja, okay. Mir ist wirklich Maradona in den Kopf geschossen. Ja, dann schieß mal los. In den Kopf geschossen. Mit Betonung auf geschossen. Ja, gell? Der konnte halt gut schießen. Ja. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ich auch nicht. Ich bin mir sogar unsicher. Brasilien, oder? Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Ich hätte jetzt irgendwie Argentinien oder, gesagt. Aber das wäre auch eine Option, ne? Ja. Stimmt. Mit Fußball kenne ich mich ungefähr so gut aus wie mit Filmen. Wollen wir ich bin so gut. Ist es argentinischer? Argentinien? Ja. Oh. Ja, stimmt. Brasilien hat alle mit R. Ronaldo, ja. Ronaldinho und so weiter. Okay, und Maradona ist Argentinien. Messi und Maradona, also die mit M sind Argentinien und die mit R sind Brasilien. Kann man sich gleich merken. Aber ja. Ja, das war's zu Maradona. Bestimmt ein toller Typ. Bestimmt, keine Ahnung. Ich glaube auch. Keine Ahnung. Ja, nee, aber interessant ist, warum kommt er mir in den Sinn und eben nicht Madonna? Das verstehe ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja fast wie also so ähnlich. Wie funktioniert mein Hirn? Naja. Okay, also zu Madonna wollen wir auch nichts sagen, oder? Die heben wir uns fürs M-Punkt, 2-Punkt. Genau. Null auf. Na dann nehme ich mal die nächste. Gerne. Ist es eigentlich immer noch der Hundebeutel? Der Hundekot? Ja. Die sind da seit dem letzten Mal drin. Und irgendwie ist das eine ganz gute Aufbewahrung. Den darf man halt nur nicht wegschmeißen, ne? Ja, das wäre noch so gut. Ja. Okay, ich habe das Kleidungsstück gezogen. Sehr schön. Dann nehme ich den Mantel. Mist, den habe ich auch im Kopf gehabt direkt. Aber ich habe auch was anderes. Okay, dann. Ich finde den Mantel einfach so toll. Wirklich, so Wintermäntel. Ja. Oh. Ist halt auch einfach praktisch, ne? Weil ich meine, im Winter ist kalt, wieso will man nur seine obere Hälfte warm halten und nicht auch noch ein bisschen mehr, wenn es geht. Ja, und sie sind so kleidsam und es gibt so viele schöne Stoffmäntel, ja, und gewobene Mäntel und, oh. Und dann kombiniert mit einem Schal. Ich freue mich jetzt gerade richtig auf den Winter. Ja, manchmal habe ich das auch, dass ich, also auch gerade ist so ein bisschen die Zeit, ich weiß nicht, wie warm es bei dir ist, aber wahrscheinlich auch so ähnlich wie hier, ist so die Zeit, wo ich gar nicht weiß, was ich anziehen soll. Ja. Weil ich will mich nicht zu sommerlich anziehen, weil es dann viel zu kalt ist. Ja. Aber ich will jetzt nicht auch schon die dicken Pullis auspacken. Ja. Auch wenn mir manchmal danach wäre, weil mir manchmal wirklich kalt war jetzt auf der Arbeit. Aber ich habe jetzt einfach noch einen Pulli auf der Arbeit liegen, dass wenn mir zu kalt ist, ich mich immer noch anziehen kann. Ja. Aber es ist total schwierig, finde ich gerade so. Auch dann die Jacke, was ziehe ich für eine Jacke an im Moment? Ja. Apropos Jacke, ich habe dir ja geschickt, was ich heute gekauft habe. Ja. Oh, ich habe so Freude daran. Ich muss sie jetzt dann gleich noch aufhängen. Ja, du freust dich wahrscheinlich auf den ersten Regen, ne? Es ist nämlich eine Regenjacke. Überraschung. Ein Regenmantel ja eigentlich auch, ja, ne? Ja, genau. Er geht auch über den Po. Ja. Ja. Ja. Und das knallgelb. Das ist auch praktisch beim Regen. Knallgelb. Ja. Ich habe kurz recherchiert nach Regenjacke. Ja. Und dann kam dieses Bild und dann habe ich geschaut, wo ich es kaufen kann, bin in den Laden. Sie hing genau noch einmal, es war meine Größe, ich habe sie angezogen, ich habe sie gekauft. Boah. Und jetzt erfreue ich mich daran. Das ist cool. Ja, ja, das ist echt cool. Und man wird mich immer finden. Jetzt muss der Regen kommen. Genau, der Regen und Saskia wird draußen sein. Wobei, mir fehlen noch die Hast Schuhe. Hast du auch Gummistiefel? Ja, nee, ich wollte gerade sagen, mir fehlen noch die Schuhe. Ja, aber die folgen. Sehr gut. Ja. Auch dann in Gelb? Oh, dort fände ich so gepunktete cool. Oh ja, das stimmt. Ja. Das macht es ein bisschen aber fröhlicher, das triste das, Wetter. Das Problem an wie heißt das, Gummistiefel? Ich bin gar nicht mehr aufs Wort gekommen. Ist halt diesen nicht sehr atmungsaktiv. Ne? Oh, hör auf, ja. Ich finde das immer sehr ja. warm, ja, aber auch, sagen wir so. Auch die Regenmäntel. Es ist schrecklich. Also die ich jetzt habe, ja, wobei stimmt. Die ist eben, die lässt ziemlich viel durch, deshalb brauchte ich eine neue. Aber wenn ich die trage und geschlossen halte, ich verdampfe dort drin. Das ist unglaublich. Da atmet nichts. Ja, das stimmt. Ist so ein bisschen, als ob man sich einfach so eine Plastiktüte umwickelt. Ja. Da kommt wirklich gar nichts durch. Ja. Das verstehe ich auch nicht, warum da noch nichts erfunden wurde, dass das besser macht. Ja, das stimmt. Ja, aber ich hatte meine jetzt auch noch nicht so oft an. Meine ist übrigens zum Wenden. Also die ist auf einer Seite gelb und auf in der anderen Seite ist sie dunkelblau. Das ist ja cool. Das heißt, wenn du nicht ganz so auffällig gelb rumlaufen willst, ja. Kannst du sie andersrum drehen. Das ist eigentlich ganz aber das cool. Heißt, sie ist auf beiden Seiten so beschichtet. Ja, genau. Okay. Wobei die blaue Seite ein bisschen anders beschichtet ist. Also kommt mir ein bisschen anders vor als die gelbe Seite. Aber ich hatte bisher nur die gelbe Seite außen, deshalb. Verstehe. Weiß ich gar nicht, ob die blaue auch dem Regen, also ob die auch beim Regen so gut geht. Ja. Mal schauen. Ja. Jetzt passend zu deinem Mantel. Ja. Wollte ich als Kleidungsstück dann die Mütze nehmen. Oh, ja. Wie stehst du zur Mütze? Okay, die versäuft. Es ist schwierig. Mhm. Also, irgendwie, ich mag das nicht, wie Mützen die Haare so platt und elektrisch machen. Ja. Also so, ich weiß es nicht. Du ringst mit dir. Ja, ich bin gerade am überlegen, was ich so für Mützen habe. Und die ziehe ich nicht, also ich meine jetzt im Sommer sowieso nicht, aber die ziehe ich irgendwie selten an. Mhm. Ja. Ich habe eine Mütze, die ich im Winter trage, wenn es halt wirklich kalt ist oder wenn es schneit so. Ja. Und bei mir ist einfach ein bisschen doof. Ich habe so eine, ich sag, ja, nicht empfindlich, aber so eine, ja doch, sensible Haut, dass ja. man bei mir immer sofort jede Druckstelle sieht. Und dann ziehe ich sie aus und dann habe ich einfach da oben auf der Stirn so einen roten Kranz. Ein Gummi. Ja, ja, okay. Und das ist dann das ist doof, ja. Ja. Hm. Aber bei, also zum Beispiel mit Schnee. Ja. Ist zum, also bei Schnee ist zum Beispiel bei mir so, dass so meine ganz, ganz dicke Winterjacke, die ich dann so bei so Schneewetter anziehen würde, die hat halt auch eine Kapuze. Ah. Deshalb würde ich dann oft auch einfach eher die Kapuze aufziehen. Okay. Na, bei mir hat nur die Skijacke eine Kapuze und natürlich in den, der Regenmantel. Ja. Aber die Mäntel haben stimmt. keine. Ja, stimmt, die Mäntel haben natürlich keine Mütze, ja. Ja, und Schnee ist halt praktisch, weil es ist ja, Schnee tut ja nichts. Schnee ist kein Regen. Das ist die Aussage dieses Podcasts. Schnee ist kein Regen. Ja, aber Schnee, wenn der dann ein bisschen auftaut, wird er ja schon mehr oder weniger zu Regen auf deinem Kopf. Ja, aber bis er auftaut. Ich meine, der legt sich einfach so auf dein Köpfchen und chillt dort ein bisschen. Und macht dich nicht direkt nass. Verstehst du? Ja, das stimmt. Ja, ja, aber trotzdem macht er auch komisch nass. Also so feucht. Ja, ja. Aber ich mag Schnee trotzdem viel lieber. Ja, ich auch. Also durch einen Schneesturm laufen ist viel angenehmer als durch einen Regen. Das auf jeden Fall. Was ist das Pendant? Regensturm? Gibt's das? Weiß ich nicht. Okay, ab heute gibt's. Schnee ist kein Regen und Regensturm wurde erfunden. Ja. Die Folge M. Das hast du mir jetzt auch gerade geschrieben. Schnee ist kein Regen. Ja, ich wollte, dass ich es noch habe als Zitat. Okay. Weil für diverse Marketingaktivitäten. Okay. Also, ich ziehe. Ja. Gut. Jetzt nehme ich die 13. von unten. Okay. Heute bin ich kreativ. Wie viele Kategorien haben wir denn? Dass das geht. Ja, viel. Also ich weiß nicht, vielleicht über... Ja. Also, 2, 3, 4. Möchtest du schlafen, gell? Nee, aber das war kein Gähnen, weil ich müde bin, sondern weil ich so schlecht Luft bekomme. Ah. Da musste ich gerade mal irgendwie so ein bisschen versuchen einzuatmen. Sauerstoff. Ja. Also, wir kommen zu einer Kategorie, dessen Anfangsbuchstabe zur Folge passt. Okay. Und ich gleichzeitig auch sehe, wie ich diesen Buchstabe schreibe, weil meine Zettel sind ja handgeschrieben. Ach so. Ja. Welche Kategorie ist es denn? Welche Kategorie mit M haben wir? Mit M? Ich weiß es gerade gar nicht. Mir fällt keine ein. Es ist das Möbelstück. Ah, stimmt. Und bitte. Ja, ich guck gerade in meiner Wohnung. Puh. Ich habe was, was kein Möbelstück ist, aber ich bin gespannt, unter was es sonst fällt. Boah, mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Vielleicht ein... Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Hier ist auch nichts mit M bei mir. Ich habe an eine... Ja. Ja, sag, was du. Ich habe an eine Matratze gedacht. Es ist kein Möbel. Ah. Aber was ist es dann? Es liegt auf einem Möbel, oder? Das Bettgestell wäre, oder ist das Möbel, ist das ganze Bett mit Bettgestell, Matratze? Ja, wahrscheinlich. Okay. Dann ist es ein Teilmöbelstück. Eigentlich schon, ja. Ja. Und magst du, wie ist deine? So, magst ist die eher hart oder weich? Ich habe jetzt auf hart gewechselt und musste mich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen. So. Ich habe auch schon überlegt, ob ich sie zu hart genommen habe. Ich finde es übrigens so schwierig, Matratzen auszuwählen. Total. Weil ich war 1000% überzeugt, das ist jetzt meine Matratze. Das ist genau die Matratze, die ich will und brauche. Und dann eben, so nach einem Monat dachte ich, aber irgendwie bin ich immer noch nicht so ganz eingelegen. Habe ich einen Fehlkauf gemacht? Aber ich meine, ja, wie lange kann man sie testen? 5 Minuten im Möbelhaus und alle schauen zu? Ja. Das ist doof. Hast du denn keine Casper-Matratze? Wir werden nicht davon gesponsert, Mann. Ja. Bitte erwähne diesen Namen nicht. Ja, ich weiß. Ich nehme es wieder zurück. Aber das ist wirklich so ein Produkt, was in so vielen Podcasts vorkommt, ne? Stimmt. Meinst du, wir sollten sie mal einschreiben? In so vielen gehört? Ja, machen wir. Ich wollte eigentlich auch noch richtig lecker einschreiben. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, stimmt. Habe ich noch nicht gemacht. Stimmt. Ist es klug, das jetzt hier zu sagen? Ja, ach. Grüßt euch. Ja. Grüßt euch. Wir freuen uns über den Wein. Ja, weil wir möchten den Wein bezahlt werden, oder? Ja, sehr gern. Sehr gut. Ja. Das heißt, du bist jetzt noch nicht hundertprozentig zufrieden. Es wird immer besser. Also von Nacht zu Nacht. Ich lege mich da durch und es wird immer besser. Doch, eigentlich bin ich schon zufrieden. Doch. Sie stützt halt gut. Ich glaube, für den Rücken ist es schon besser, weil die ich vorhin hatte, die war, ich glaube, die war über 10-jährig und die war wirklich durchgelegen. Also das war nicht mehr schön so eigentlich. Ja. So. Aber der Unterschied ist halt, so wie ein paar Schuhe, die du schon 3 Jahre trägst, total ausgelatscht, aber halt sehr deinem Fuße angepasst. Ja. Und dann kaufst du dir neue und denkst, oh Gott, ich will keine neuen Schuhe, weil die sind noch so eng und kompakt und, ja. Genau. Etwas so fühlt es sich an. Aber ich werde die Matratze einliegen. Ja, eben. Und dann wird sie auch irgendwann super bequem und du willst keine neue. Genau. Dann wieder. Was für eine Schläferin bist denn du? Ich würde sagen, die ist auch eher hart. Aber so, dass es bequem ist. Also früher, so in meinem Kinderzimmer, als ich dann von einem 90-Zentimeter Bett auf ein 1,40-Zentimeter Bett, nee, 1,40-Zentimeter Bett umgestiegen bin, hatte ich so eine, die war so weich. Mhm. Damals fand ich das richtig, richtig toll. Aber immer wenn irgendwie, ich weiß noch, eine Freundin, wenn die immer bei mir übernachtet hat, die konnte nicht bei mir im Bett schlafen, weil die das so unbequem, also so unbequem fand. Oh. Zu zweit war es auch wirklich nicht so cool. Ja. Und dieses Bett hatten meine Eltern dann auch, nachdem ich ausgezogen war, noch lange da irgendwie Zimmer stehen, so als Gästezimmer dann. Mhm. Und wenn ich dann da mal zu Besuch war und da irgendwie übernachtet habe, dann dachte ich so, Gott, wie habe ich das denn hier die ganzen Jahre ausgehalten? Das war richtig schlimm. Oh. Das war so weich, du bist dann richtig versunken. Ja. Und jetzt mittlerweile, ist die ist eigentlich ganz, ganz gut jetzt. Die ist halt härter, viel, viel härter als die andere. Ja. Aber. Habt ihr eine große Matratze oder hat jeder von euch eine eigene? Ja, wir haben eine große. Mhm. Und das geht? Habt ihr den gleichen? Ja, also es geht. Ich finde es auf jeden Fall, doch, ich finde es geht, weil ich merke auch nicht, also man merkt den anderen jetzt nicht so nachts. Okay, ich merke eh nichts, weil ich total tief schlafe. Aber bei dieser ganz weichen war es zum Beispiel so, dass du immer so hin und her gewabbelt bist, wenn der andere sich gedreht hat. Ja. Und da jetzt merke ich eigentlich nichts. Aber vielleicht, wenn wir uns mal ein neues Bett holen, dann werden es vielleicht zwei kleine. Ja. Mal sehen. Es gibt ja so Dinger, die man in die Ritze machen kann. Stimmt, genau. Damit's mal schauen. Boah, meine Nase, ne? Es wird immer schlimmer, gerade. Oh, willst du mal schneuzen? Ja, es bringt nichts. Okay. Vor allem, ich hatte den ganzen Tag, das finde ich ja noch schlimmer als normalen Schnupfen, nur das eine Nasenloch zu. Oh, ja, das ist brutal. Das finde ich noch viel, viel schlimmer, als wenn die einfach komplett zu ist. Und jetzt ist sie komplett zu. Aber ich muss gleich mal auf die Suche gehen, ob ich noch ein Nasenspray habe, damit ich irgendwie wenigstens einschlafen kann. Knoblauch in die Nasenlöcher stopfen. Ugh. Ich habe gehört, das soll helfen. Da hat dich doch jemand verarscht. Nein. Nee. Probier es aus und berichte. Nee, danke. Okay. Mal gucken, ich google das gleich erstmal. Genau. Was ich noch kurz zwischen... Mir fällt übrigens kein Möbelstück mit M ein. Ja, schade. Aber was ich noch sagen wollte kurz. Aus der Kategorie Urlaub. Mein Freund und ich haben im Urlaub... Ja. Also du kannst ja zu zweit nicht so... Also du kannst ja jetzt nicht so richtig Gesellschaftsspiele oder sowas machen, ne? Weil zu zweit ist meistens relativ langweilig. Mhm. Wir hatten auch relativ viele Spiele so für draußen mit, also so Federball und weiß ich nicht, wie das alles heißt, ne, so was man so draußen machen kann. Mhm. Aber es war nicht so gutes Wetter. Und dann haben wir Stadtlandfluss gespielt. Du hast und geübt! Ich konnte richtig glänzen. Sehr gut. Mein Freund hat geschummelt, oh, hat nebenbei gegoogelt und war schlechter als ich. Puh, puh. Ja. Aber wir hatten halt jetzt auch, ja doch, wir hatten schon ein paar Kategorien, die wir jetzt, also die klassischen halt, ne, so Stadt, Land, Fluss und Name, Tier, Beruf oder so. Aber wir hatten auch Serien. Ja. Und, weiß gar nicht, was wir noch hatten. Aber ich habe gewonnen. Und gerade die Buchstaben, die jetzt von A bis L waren, ja, da habe ich dann an ein paar Sachen gedacht, über die wir auch hier schon gesprochen haben. Das war echt, also ich war, glaube ich, echt im Vorteil. Hoffentlich. Das ist cool. Ja, das war ganz witzig. Wir könnten, wenn wir dann jetzt dann gleich berühmt werden, bald, demnächst. Ja. In wenigen Tagen. Könnten wir ja so ein Spiel rausgeben. Also eben Stadt, Land, Fluss, aber so mit uns gebrandet. Und ja. Oder? Oh, wir können auch eine App entwickeln. Ja. Also wir vor allem, ne? Ich glaube nicht, dass wir eine App entwickeln können, aber... Wir suchen entwickeln uns da eine App und es könnte ja so eine mir fehlen die Worte. Weißt du, so eine Mischung aus Stadtlandfluss und Dating-App. Also wer dann, also man spielt Stadtlandfluss gegen Gegner wer dann am öftesten dieselben Begriffe beim selben Buchstaben verwendet. Verstehst die du? Die werden dann, ja. Oder ja, man kann am Anfang angeben, möchte man Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gefällt sich gern. Also ob man, wenn man viele Übereinstimmungen genau, hat, ob man der Algorithmus wenige. Wird dann so ausgelegt. Ja. Ja, da könnte man mal dran arbeiten an diesem Konzept. Oder? Und dann und dann gibt es auch gleich noch maßgeschneiderte Dates. Also das wird Begleitung bis zum Schluss. Aufgrund der Begriffe, die man auch auswählt oder die man zusammen ausgewählt hat, hat man dann zum Beispiel ein Date in Amsterdam. Ja. Aber das bezahlen die Leute schon alle selbst, ne? Ja, die App kostet 500 Franken. Ah, okay. Sage ich jetzt mal so. Grob über den Daumen gepeilt. Ja, das klingt gut. Genau. Also die treffen sich in Amsterdam im Madame Tussaud, weil sie denselben Promi genannt haben, der dort steht. Ja. Gehen danach Lapskaus essen, weil sie beide Lapskaus gesagt haben und man das in Amsterdam bestimmt kriegt. Das organisieren wir alles, also unsere Angestellten. Ne? Das wird ein großes Unternehmen. Ach so, okay. Angestellte, ja. Ja, machen. Großdenken. Ja, mache ich. Sehr gut. Ja, und so weiter und so fort. Du verstehst das Konzept. Ich verstehe es. Ist sehr super. Gut. Findest ich du würde gut? direkt investieren. Ja, sehr gut. Mit deiner Lebenszeit nämlich. Es wird unser Geschäft. Ja. Cool. Ich sehe das, ja, auf jeden Fall. Cool. Also, wenn jemand eine App programmieren kann, und das gratis tun möchte, so, weil er uns cool findet. Er darf dafür unsere Folgen weiterhin kostenlos hören. Ja. So als Angebot. Und darf gerne von seinem eigenen Geld nach Amsterdam fahren. Ja, ja. Ihr habt unsere Erlaubnis. Ja, wir sind nämlich tolerante Arbeitgeberinnen. Wir geben auch mal Urlaub. So, ein Wochenende. Ja. Ja, also ich würde sagen, das Angebot ist verlockend für alle. Ich finde es super, ja. Das ist super. Sehr gut. Nee, man muss einfach auch zweite Standbeine schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Glaube ich auch. Ja. Einfach mal mutig sein. Einfach mal mutig sein. Einfach mal ins kalte Wasser springen. Genau. Ängste überwinden. Ja. Und Schnee ist kein Regen. Schnee ist kein Regen. Merkt euch das. Der Merksatz der Folge. Ja. Soll ich mal die nächste Kategorie ziehen? Ich dachte jetzt gerade, es wäre so ein schönes Schlusswort. Habe ich eigentlich auch gerade gedacht. Aber dann dachte ich, wir können auch aufhören. Aber jetzt habe ich es eigentlich schon versaut, ne? Naja. Ich schon weiter geredet. Okay, es ist Bonusmaterial. Du hast ja eh noch sonstige Outtakes, ne, vom Montag, die du reinschnibbeln kannst. Ja, das stimmt. Ist das gut. Stimmt. Ja. Zieh doch noch einen. Okay. Eine schnelle Runde. Ja, damit wir wissen, wie unser Date weitergeht. Ja, genau. Und zwar ist es. Oh, Lucy hat schon wieder ihre Ohren gespitzt. Ein Land. Okay. Okay. Okay. Ich verstehe mein Hirn wirklich nicht. Es sagt mir Moldawien. Ja, schön. Ja. Ja. Cool. Ja. Ist ein Land mit M. Liegt in Europa. Wenn du das sagst. Im östlichen Bereich gehe ich davon aus. Ja. Ja, und sollte jeder mal gesehen haben. Die Landschaft. Diese Landschaft ist wunderbar. Also, Moldawien liegt natürlich in Europa, natürlich im Osten, denn es ist umzingelt von Rumänien und der Ukraine. Das googelst du doch gerade. Das kann nicht sein. Ja, Moldawiens Flagge ist... okay, du googelst auf jeden Fall. Na gut, okay. Jetzt habe ich dich ertappt. Ertappt. Ja. Die Flagge von Moldawien, die kennt niemand. Niemand. Schließ nicht immer von dir auf andere. Nee, aber ich sehe hier gerade Bilder von der Landschaft. Hey, geht dort wirklich hin. Das sieht wirklich schön aus. Okay. Mega schön. Wenn du das sagst. Urlaubstipps mit Saskia. Ja. Das ist deine eigene Rubrik. Ihr nächster Urlaub von mir ergoogelt. Das heißt, das Traumdate könnte auch nach Moldawien gehen. Ja. Gut. Ja. Also wer sonst noch Moldawien gesagt hat, ne? Kann mit Saskia Bescheid. Dahin fliegen. Genau. Es ist wirklich schön. Maren, google mal Moldawien. Okay, warte. Es ist eine Republik übrigens. Ach so. Republika Moldawa. Na, ich hab's vergeigt. Hey, bei mir kommt da irgendwie ganz viel. Ah, jetzt sehe ich was. Bei mir kommen da aber ganz viele Karten auch einfach nur. Ich weiß nicht warum. Ja, du musst weiter. Moldawien runter. Mehr. Ja, sieht ganz schön aus. Oder? Soll ich Moldawien auch anfragen, ob sie unseren Podcast sponsern möchten? Ja, gern. gern. Ich glaube, wir sind gute Botschafterinnen. Ich glaube auch. Ja. Und wir könnten auch das Land fragen, was ich jetzt gleich noch nennen werde. Ja, nämlich? Mexiko. Mexiko. Sehr schön. Dort ja. möchte ich nicht hin. Nee. Okay, nee, Mexiko fragen wir nicht an. Nee. Nee, nee. Ja, erzähl doch mal. Ha? Maren, dein Pitch für Mexiko. Wenn ihr Drogen ja. wollt, ja. fahrt nach Mexiko. Das ist mein Slogan. Ja, oder Fajita, Tapa, Dings. Ja, ich glaube, ja? das Essen ist schon ganz lecker. Also mexikanisches Essen ist schon nicht schlecht. Das muss man sagen. Das stimmt. Ja, das mag ich auch. Aber das kann man auch woanders essen als in Mexiko. Im mexikanischen Restaurant um die Ecke. Ja, genau. Ist vielleicht sicherer. Ja. Oh, ich möchte dort echt nicht. Die heben doch da irgendwie jede Woche so ein Massengrab aus, von wo sie irgendwelche Vermissten finden. Ja, ich habe jetzt für die Arbeit, hatte ich auch letztens, hatten wir eine Doku, wo es auch über Mexiko ging, um Ciudad Juárez. Das okay. ist halt direkt an der Grenze zu Texas. Mhm. Und okay, die Doku war richtig schlecht, aber die haben da halt auch eine Frau begleitet, die irgendwie innerhalb von einem Monat sowohl ihren Sohn als auch ihren Schwiegersohn verloren hat. Boah. Weil die irgendwie in die Drogenszene, also der eine war, glaube ich, noch nicht mal in der Drogenszene, aber der andere schon, und da irgendwie dann von der Mafia erschossen wurden beide. Das ist so krass. Und da dachte ich auch so, Gott, das ist einfach... Da hat halt ein Menschenleben nichts mehr wert, oder? Ja. Ja. Also ich glaube eben, auch dort, das Land ist wahrscheinlich schön und die Strände und alles, aber es ist wirklich... Nee, ich weiß auch nicht, ob ich mich da so sicher fühlen würde. Dort bin ich eben auch nicht mutig genug. Nee. Das stimmt. Ja. Dann lieber nach Moldawien. Moldawien, ne? Ja. Unser nächster Urlaub. Das geht ist nach der Moldawien. Place to be. Of course. War das jetzt ein schöneres Schlusswort? Irgendwie nicht. Das war deprimierend. Nein, aber ich fand es gut, dass wir die Rubrik nachgenommen haben. Auf jeden ich Fall. Ich glaube, das ist ein Mehrwert für. Ich glaube auch. Für die Folge. Ja. Ja. ja. Ja, dann war es das vom M, oder? Ja, du hast das Schlusswort, weil es ist dein Buchstabe. Ich sage. Apropos, sag ich mit unserem Meeresrauschen. Ja, du darfst das dann. Soll ich das jetzt selber machen? Ja. Also ich meine. Da hat sich aber Lucy gerade erschrocken. Oh. Lucy, alles gut. Oh. Ja. Jetzt sagt sie Hallo. Oh. Okay, sie mag kein Meeresrauschen, was ich selber mache. Lucy, ist alles gut, ich war das nur. Oh. Oh. Jetzt ist sie sauer. Okay, dann können wir das an der Stelle hier beenden. Ja, Grüße gehen raus an Lucy. Mach ich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum N. Bis zum N. Wir haben jetzt keine Sommerpause mehr. Keine Sommerpause. Keine Sommerpause. Habt jetzt keine Ruhe mehr vor uns. Nein. Fertig, aus. Ja. Aus die Maus. Macht's gut. Tschüss.